Und nun für das Grafen Hermann Kaiserling, Reisetagebuch eines Philosophen. Auch dies Buch musste man lesen. Auch es prangte in allen Auslagen, lag gestaffelt in allen Buchhandlungen und wurde dem guten Deutschen so ununterbrochen vor die Nase gehalten, dass er es zu studieren geradezu verpflichtet war, wollte er unter gebildeten Menschen überhaupt noch mitgerechnet werden. Nun, dies Werk ist kein Schwindelbuch, wohl aber etwas anderes, Zion ebenso gemäßes und dem deutschen Volke ebenso schädliches wie jene bestellte Arbeit. Das unzeitgemäßeste und von allem, was dem Deutschen Not tut, am meisten ablenkende und abirrende, was nur gedacht werden kann. Und man könnte wirklich und wahrhaftig an einem Volke völlig verzweifeln, das in Zeiten der schwersten Gefahr und des unmittelbar bevorstehenden, nie mehr hintanzuhaltenden Unterganges sich von seinen Vergewaltigern diese beiden Bücher aufschwatzen ließ. Abermals aber musste der traumglotzkugelige Deutsche sein sinnendes, ganz nach innen gekehrtes Auge auf Dinge einstellen, die so fern abliegen seinen eigensten Zielen, dass er beim Erwachen zur Wirklichkeit wie zurückgekehrt aus fremden Welten dann blöden Blickes nicht mehr imstande war, eigenen Weg und eigene Ziele zu erfassen, womit denn auch Zions Ziel von der deutschen Ziellosigkeit auf das Prächtigste erreicht ward. Der gute Deutsche lernt aber in diesem gewiss geistreichen Buches eines denkgewandten, müßigen Weltenbummlers, sich in alle Sitten, Religiositäten, Weltbilder aller Völker hinein zu vertiefen und das ich-raubende, ja ertötende ewige Gedankenspiel des Sich-Hineinversetzens in anders geartete Menschlichkeiten derartig zu betreiben, dass er, wenn ihn sein Einfühlungsgang durch Persiens, Indiens, Chinas, Japans, Amerikas und aller erdenklichen Völker fremdartige Weltanschauungen hindurchgeführt hat, zum Schlusse von lauter selbstverleugnenden Mitgezogenwerden abgelenkt und ermüdet, für seine eigenen Nöte und Ziele keinerlei fassende Kraft mehr erübrigt. Nein, verehrter Graf Kaiserling, der gekürzte Weg zu sich selber geht nicht um die ganze Welt herum. Dies mag bei einem zwar geistig regsamen, aber im Grunde doch unproduktiven, denkhungrigen aller Weltsweisen, dem die eigene fragliche Heimat zu wenig der Anregungen bietet, der Fall sein, beileibe aber kann es nicht gelten für den lebendigen Geist des Menschen, der, gut verankert in eigenster Umwelt, hier alles das an Leben, an Entfaltungsmöglichkeiten, an Welt vorfindet, was einer nur bedürfen mag, zu sich selber zu gelangen. Denn nur wessen Ich in der angeborenen Umwelt nicht jene Anregungen, nicht jene Bejahung, nicht jene Entfaltungsmöglichkeiten findet, die dem wahrhaft Produktiven gerade im eigensten Bereich am üppigsten erblühen, nur der wird sich zu finden, das heißt genauer gesagt, vor einem an der Entfaltung gehemmten Ich zu entfliehen, verdammt sein, sich so einen Lebensinhalt sich selber entwurzelnd zu verschaffen. Also, es ist gewiss bewundernswert, wie Graf Kaiserling, ein Mann, der imstande ist, philosophische Gedanken in völlig gleichwertiger Formulierung in englischer, französischer oder deutscher Sprache auszudrücken, sich bis zum Aufgehen seines eigenen Ichs in fremde Geistigkeiten hineinzuversetzen vermag, aber diese Gewandtheit und Vielseitigkeit und Beweglichkeit, die ja denjenigen, denen diese letztere Eigenschaft eigenstes Sein und vorschwebendes Ziel für alle übrigen Völker bedeutet, begreiflicherweise hoch willkommen sein muss, wird dem deutschen Volke zur Zeit, da es bei ihm um Sein oder Nichtsein geht, ganz einfach zum Verhängnisse werden. Und der Verfasser kann auch heute in diesem Zusammenhange nichts Wesentlicheres sagen, als dass er dem Graf Kaiserling als Widmung in die Schrift »Wir Deutschen aus Österreich« hineinzuschreiben wusste, dass es in Zeiten des gesicherten Bestehens gewiss herrlichste Gabe und Fähigkeit des deutschen Volkes gewesen sei, dem mächtigen Baume gleich Äste und Zweige allenthalben ins Weltall auszuspreiten, dass aber in Zeiten, wo dieser Baum an seiner Wurzel bedroht ist, dieweil geheime böse Mächte selber anfaulen und untergraben, das Volk verloren sei, dessen geistige Führerschaft nicht alle Kraft und Aufmerksamkeit der Gesundung und Festigung der gefährdeten Wurzel zuwendet, sondern immer noch in fluchwürdiger Traumverlorenheit nur einer Weltentfaltung sich zuneigt, die zwar noch etliche Zeit ein trügerisches Scheinleben zu führen vermöchte, dann aber auch umso plötzlicher den Tod und Niederbruch des schlecht behüteten Baumes herbeiführen muss. Nun, dass diejenigen, die die Wurzel des deutschen Volkes anfaulen und untergraben, mit Graf Kaiserlings Werk und Auftreten völlig einverstanden sind und es nach jeder Richtung hin zu fördern sich befleißigen, ist mehr als begreiflich. Ebenso begreiflich aber auch, dass dieser doch irgend an seiner mangelnden Produktivität leidende und vor ihr entfliehende Mann, geschmeichelt ob der Juden begeisterter Bejahung und Unterstützung, weder gewillt noch imstande ist, diese allergrößte Gefahr des deutschen Volkes mit jenen unwirklichen Traumblicken zu ersehen, die da zumeist Angesicht zu Angesicht ihre Funktion einstellen, dieweil der innere Blick stets irgendwelchen sekundären, nicht unmittelbar vorliegenden Gebieten zugekehrt ist und bleibt. Und wenn Graf Kaiserling mit dieser seiner sekundären Art gewisslich der geeignetste ist, uns etwa den arischen Geist und seine Kultur dort aufzuerbauen, wo er, selber sekundär geworden, sich, wie in Indien, in fantastische Bereiche verlor und verflüchtigte, wenn er uns dann unsere größten und lebendigsten Männer aufzukritteln wagt und sich einfallen lässt, einem Goethe vorzuwerfen, er sei nicht den indischen Geistesweg gegangen, der allerdings Kaiserlingsart zugänglicher ist als der des genialen, hellen, lebendigen, goethischen Lebenswandels, dann müssen wir mit aller Entschiedenheit das altbewährte »Schuster, bleib bei deinen Leisten« dem Manne zurufen, der denjenigen, der immer noch einziger und bester Führer unseres Volkes zu sein und zu bleiben bestimmt ist, das Fehlen seiner eigenen Defekte vorzuwerfen wagt. Und mag die Traumglotzkugeligkeit unseres Allerweltweisen auch gewisslich dazu befähigen, alles in der Welt zu erfassen, nur nicht die furchtbare, unmittelbar vor Augen liegende entsetzliche Not und Bedrängnis unseres unglückseligen Volkes, mag sie auch dem genehm und hochwillkommen sein, der dieses unseres Volkes Vernichtung mit unentwegter Zielstrebigkeit betreibt, wir müssen heutigen Tages den aller Welt zugekehrten, doch aber unserer Welt allzu abgekehrten edlen Grafen zum Tempel hinausjagen, mit dem tröstlichen Versprechen, ihn zurückzurufen und in Ehren wieder aufzunehmen, wenn das Gebäude erst wieder gereinigt in alter Pracht und Herrlichkeit dastehen wird. Und so beschwören wir dich denn, heranwachsende deutsche Jugend, lass dich nicht von den dir durch deinen Erzfeind ausersehenen und auferzwungenen falschen Propheten verstört und verwirrt machen oder aber in alle Welt hinaus verlocken, sondern werde dir bewusst deiner selbst und verwurzle dich und verwachse mit deinem heiligen Mutterboden, den sie dir rauben wollen, und fasse im Nahen und Nächsten den Feind ins Auge, der dich in alle Ferne verführen möchte, dich für alle Zeiten zu knebeln und zu knechten. Und erhole dir Rats von den besten Geistern, die du hast, auf dass du, was du ererbt von deinen Vätern hast, wieder stets aufs Neue dir erwirbst, es wahrhaft zu besitzen und nimmer glaubst, wenn du schöne und vielgestaltige und klug gedrechselte Worte hörst, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen.